Ich habe später oft darüber nachgedacht, warum er wohl diese Muscheln in seinem Verbrecherleben überall mit sich herumgeschleppt hätte. Wir hatten nichts von irgendwelchem Wert gefunden, außer dem Silber und den Schmucksachen, und diese konnten uns alle nichts nützen. Unterhalb dieses Gerümpels lag ein alter Schiffermantel, der in mancher Sturmnacht von Seesalz weiß geworden war. Meine Mutter riss ihn ungeduldig heraus, und da lag vor uns ein Bündel, das in Wachstuch eingewickelt war und dem Anschein nach Papier enthielt, und daneben ein Leinenbeutel, der wie von Goldstücken klirrte, als meine Mutter ihn aufhob. »Ich werde diesen Schurken zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin«, sagte sie. »Ich nehme, was mir zukommt, und nicht einen Heller mehr. Halte Frau Crossleys Beutel.« Sie begann, den Betrag der Rechnung des Captains aus seinem Beutel in den hineinzuzählen, den ich hielt. Es war ein langwieriges, schwieriges Geschäft, denn es waren Münzen von allen Größen und aus allen möglichen Ländern. Dublonen und Louisdor und Guineen und Piaster und ich weiß nicht, was sonst noch. Und sie lagen alle bunt durcheinander. Außerdem kamen Guineen am seltensten vor und nur mit diesen konnte meine Mutter ihre Rechnung machen. Als wir mit unserem Geschäft halb fertig waren, legte ich plötzlich meine Hand auf ihren Arm, denn ich hatte in der stillen, kalten Winterluft einen Ton gehört, bei dem mir das Herz in die Kehle kam. Das Tapp, Tapp von dem Stock des Blinden auf der gefrorenen Landstraße. Es kam näher und immer näher und wir saßen da und hielten den Atem an. Dann gab es einen scharfen Schlag gegen die Haustür und dann konnten wir hören, wie die Klinke gedreht wurde und wie der Riegel klirrte. Offenbar versuchte der Kerl ins Haus zu kommen. Dann war es lange Zeit totenstill, drinnen und draußen. Schließlich begann wieder das Tapp, Tapp und entfernte sich zu unserer unbeschreiblichen Freude und klang immer leiser, bis es endlich ganz aufhörte. »Mutter«, sagte ich, »nimm das Ganze und lass uns gehen.« Ich war überzeugt, dass die verriegelte Tür Verdacht erregt haben müsste und dass uns bald das ganze Hornissennest um die Ohren schwirren würde. Aber wie zufrieden ich war, dass ich die Tür verriegelt hatte, das kann niemand sich vorstellen, der diesen fürchterlichen Blinden nicht gesehen hat. Meine Mutter wollte jedoch, so groß auch ihre Furcht war, keinen Heller mehr nehmen, als was ihr zukam. Sie wollte sich aber auch nicht mit weniger zufrieden geben, denn sie war eigensinnig. Sie sagte, es sei ja noch lange nicht sieben, sie kenne ihr Recht und ihr Recht wolle sie haben. Sie stritt noch mit mir darüber, da hörten wir einen kurzen, leisen Pfiff, in ziemlich weiter Entfernung vom Berge her. Und das war für uns beide mehr als genug. Sie sprang auf und rief, »Ich will nehmen, was ich habe.« »Und ich will dies nehmen, um die Rechnung auszugleichen«, sagte ich und griff nach dem Wachstuchpaket. Im nächsten Augenblick tasteten wir beide uns im Dunkeln die Treppe hinunter, denn wir ließen die Kerze neben der leeren Kiste stehen. Und dann hatten wir schon die Tür geöffnet und waren in vollem Rückzug. Wir waren keine Sekunde zu früh gegangen. Der Nebel zerteilte sich schnell, der Mond schien bereits ganz hell über die ganze Landschaft und nur gerade unten auf dem Grunde des Hohlweges und bei der Haustür unseres Admiral Benbow hing noch ein dünner Schleier, der die ersten Schritte unserer Flucht verhüllte. Noch lange nicht auf halbem Wege nach dem Dorf, ganz dicht am Fuß des Berges, mussten wir in das helle Mondlicht hinaustreten. Und noch mehr. Der Schall von Schritten mehrerer, schnell laufender Menschen war bereits zu hören, und als wir uns umsehen, zeigte uns ein Licht, das hin und her schwankte und schnell näher kam, dass einer von den Leuten eine Laterne trug. »Liebes Kind«, sagte meine Mutter plötzlich, »nimm das Geld und laufe, mir wird übel.« Da dachte ich, jetzt sei es sicherlich mit uns beiden zu Ende. Wie verwünschte ich die Feigheit der Nachbarn. Wie tadelte ich meine arme Mutter wegen ihrer Ehrlichkeit und ihrer Geldgier, wegen ihrer vorigen Waghalsigkeit und jetzigen Schwäche. Zum Glück waren wir gerade an der kleinen Brücke. Ich führte sie, die an allen Gliedern bebte, bis an das Geländer, und da stieß sie einen Seufzer aus und sank gegen meine Schulter. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, und ich fürchte, ich habe sie hart angefasst, aber es gelang mir, sie über den Uferrand zu schleppen und noch ein Stückchen unter den Brückenbogen zu ziehen. Weiter konnte ich sie nicht bekommen, denn die Brücke war zu niedrig, so dass ich kriechen musste. Und hier mussten wir nun bleiben. Meine Mutter lag kaum versteckt, und wir waren noch in Hörweite vom Admiral Benbow.